weiß, wo ich geboren bin, ich weiß, wohin ich gehöre. Bin stolz auf mein Vaterland, das ist, was ich heute spür. Die Fahnen gibst, wie schön es ist, für diese Nation zu marschieren. Die Buskemina, die Haare kriege ich schon, ich bin Deutscher, ich bin hier geboren. Weiße Frauen, deutsches Bier, schwarz, weiß, rot, wir stehen zu dir. Das Land meiner Väter, das Land unserer Vorfahren, ich kann nicht vergessen, woher ich komm. Weiße Frauen, deutsches Bier, schwarz, weiß, rot, wir stehen zu dir. Das Land unserer Väter, das Land meiner Vorfahren, ich kann nicht vergessen, woher ich komm. Das große Geld. Ich lieb mein Leben so gut es geht. Das ist alles, was heute zählt. Und immer wieder dieselben Lügen über uns und unser Land. Ich streiß in eure Fratzen, bin stolz auf mein Vaterland. Weiße Frauen, deutsches Bier, schwarz, weiß, rot, wir stehen zu dir. Das Land unserer Vorfahren, die können nicht vergessen, woher ich komm. Weiße Frauen, deutsches Bier, schwarz, weiß, rot, wir stehen zu dir. Das Land unserer Väter, das Land unserer Vorfahren, die können nicht vergessen, woher ich komm.